Wie gehört, ist die Improvisationsform Kalpanaswara für einen Musikschüler der Einstieg in die Improvisationskunst der südindischen Klassik. Für den fortgeschrittenen Konzertmusiker ist es Niravall. Niravall ist die gängige Darbietung der Improvisation. Niravall oder Neraval, auch Sahitya Prastara genannt, ist eine echte Improvisationsform, die sich aus dem Manodharma Sangit herleitet, dem improvisierten Gesang der kanadischen Musik. Im Niravall wiederholt der Sänger ständig ein oder zwei Zeilen aus dem Liedtext. Mit Improvisationseinlagen gestaltet er seine Auswahl. Die Wiederholungen in einem Niravall bringen funktional die Schönheit eines Ragas zur Geltung. Die Hauptworte in der ausgewählten Textzeile des Liedes werden aufs Genaueste in Position zu dem Rhythmus gesungen. Dabei sollen die Phrasierungen weiterhin dem Gesamtbild des Ragas entsprechen. Der Interpret hält sich dafür streng an das Zeitmaß des gewählten Rhythmuszirkels und wird von einem Perkussionisten unterstützt. Ein Meister des Niravalls und einer der größten Gesangsvirtuosen im 20. Jahrhundert war Semangudi Srinivasa Iyer. Semangudi lebte von 1908 bis 2003. Im Alter von 8 Jahren begann seine musikalische Ausbildung. Semangudi trat erstmals im Alter von 18 Jahren auf, für heutige Verhältnisse sehr spät. Sein erstes Konzert gab er 1927 vor dem Indischen Nationalkongress in Madras. Mit 49 wurde er Chefproduzent beim staatlichen indischen Radio, bei All India Radio, für den Fachbereich südindische Klassik. Bis ins hohe Alter seiner 90 gab Semangudi Konzerte. Ein Schwerpunkt seines künstlerischen Wirkens war jedoch die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. Der nasale Klang von Semangudis Stimme ist äußerst charakteristisch. Viele herausragende Musiker folgten dem Interpretationsstile von Semangudi, darunter M.S. Subbalakshmi oder der Violinist Professor T.N. Krishnan und viele andere. Semangudi Srinivasa Iyer hören wir mit der Improvisationsform Niravall in dem majestätischen Raga Kambodi, auch bekannt als Kambodji. Die Grundform dieses Ragas geht wohl auf die frühbuddhistische Zeit zurück. Raga Kambodji wird zur frühen Nachtzeit gespielt. Nasami Padeva Ribuji Jaya Nasami Padeva Nasami Padeva Thank you. Swami Padma. Unsere heutige Sendung steht unter der Überschrift Manodharma, Improvisation mit und ohne Rhythmus, die vier Improvisationstypen in der südindischen Klassik. Wir kommen nach den beiden Improvisationsformen Kalpanaswaram und Niraval, für die der Gesangsinterpret von einem Rhythmusspieler begleitet wird, zu der wohl anspruchsvollsten Form der Improvisation in der kanadischen Musik. Es ist Raga Alapana oder einfach nur Alap. Als Synonym finden wir auch Raga Vishtara. Im Alapana greift der Gesangsvirtuose die Grammatik des Ragas auf, Lakshana. Lakshana bestimmt in der Improvisation die Variationen der Phrasierungen. In der westlichen Klassik kennen wir eine Art Alapana im Instrumentalspiel als Präludium, als Eröffnung eines Gottesdienstes oder als Einleitung einer Oper und Operette. In der südindischen Klassik beginnt der Alap in den tieferen Oktavlagen. Der Interpret bewegt sich entlang der aufsteigenden Raga-Skala in die höheren Tonlagen. Das Tempo kann variieren. Allgemein wird im Alapana der Raga im langsamen Tempo entfaltet, ohne Rhythmusbegleitung. Dem Alapana kommt die Aufgabe zu, dem Zuhörer ein Gefühl für den Charakter des Ragas zu vermitteln. Es ist darum die schwierigste Form der Improvisation. Von ihrem Gelingen und der Kreativität des Sängers hängt der Gesamteindruck einer Raga-Performance ab. Den großen Meistern gelingt es, einen Alapana über mehrere Stunden zu gestalten und jede Note nur mit kleinsten Bewegungen durch die Raga-Skala hindurch zur vollendeten und natürlichen Entfaltung zu bringen. Der Alapana besitzt eine innere, dreigliedrige Struktur. Zu Beginn eine kurze Einführung. Akshiptika. Sie gibt dem Zuhörer ein erstes Bild über den Raga. Auf Akshiptika folgt der zweite Teil, Ragavartini. Hier schenkt der Interpret jeder Hauptnote besondere Aufmerksamkeit. Im dritten Teil, Makarini, findet der Alapana seinen Abschluss. Die Stimme eines Virtuosen bewegt sich äußerst flink durch die gesamte Raga-Skala. In schnellen Passagen, den sogenannten Briggas, gewähren wir uns für die anspruchsvollste Improvisationsform in der südindischen Klassik, den Alapana, zwei Hörbeispiele. Die Alatur-Brüder galten als die Meister der Lakshanas, der Phrasierungen in einem Alapana. Den Alatur-Brüdern gelang es in ihren Improvisationen, die Phrasierungen mit mathematischer Präzision zu variieren. Von Geburt waren sie nicht Brüder. Srinivasa Iyer lebte von 1912 bis 1980 und Sivasubramanya Iyer von 1916 bis 1964. Samanguti Srinivasa Iyer, den wir zuvor hörten, beschrieb die Alatur-Brüder wie folgt. Sie lebten das Leben mit dem gleichen Enthusiasmus, wie es andere nur in ihren Darbietungen auf der Bühne vermochten. Wir hören die Alatur-Brüder mit dem Alapana in der Raga-Form Todi oder Hanuma-Todi. Es ist der achte Ragam einer der 72 Hauptragas im Alakarta-System. Im Anschluss hören wir vielleicht den legendärsten Meister der südindischen Klassik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Allen Musikliebhabern ist er bekannt als GNB. GN Balasubramanyam lebte bis 1965. Er starb sehr früh im Alter von nur 55 Jahren. Man kann sich noch heute mit der Philosophie von Balasubramanyam anfreunden. Für ihn gab es nur indische Musik. Er trennte nicht zwischen nordindischer und südindischer Klassik. Trotz aller Widerstände gelang es Balasubramanyam, seine Widersacher mit der Klarheit seiner musikalischen Ideen zu überzeugen. Balasubramanyam hören wir mit einem Alapanam in der südindischen Raga-Form Bhairavi. Es ist ein vollständiger Raga in der auf- und absteigenden Skala mit allen 7 Hauptnoten. Ragam Bhairavi ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Raga der nordindischen Klassik. Achten Sie bei der Aufnahme von Balasubramanyam besonders auf die schnellen Passagen, den Briggas. Balasubramanyam galt als ausgesprochener Virtuose dieser anspruchsvollen Gesangstechnik. Saranananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan